Gang, Shivas Gang, ich gebe Gas im siebten Gang. Seite 0 mit Übergang mit 20 Jungs beim Chinamann. Razzia hier, Razzia da, die Kripo stößt auf Widerstand. Haram City, Niemandsland, guckst du bis der Kiefer knallt. Codein und Engelstaub, geht in Mengen drauf. Trink den Body und die Handy aus, lauf die Wände rauf. Kann nicht schlafen, hol ne Xanax raus, dann ist Ende Pause. Dreh einen fetten Eller auf und fahr den Benz der Mann nach Hause. In der Schule keine 1 plus, Drogen hatten großen Einfluss. Aber kein Hals oder Beinbruch, der Nigger zeigt immer noch Leistung. Bitte mal aus meiner Leitung, muss Nasen legen auf dem iPhone. Futtern gehen wegen Freispruch oder Runden drehen bis zum Einschluss. Maxwell, Nigga, fühl mich gerade so wie Kobe Bryant. Sie fragen mich, ob ich ihnen das Poster unterschreibe. Doch ich hab Kohldampf, gib mir Fleisch. Bis ich tot bin, bleib ich heil. Das ist unser Nummer 2. Maxwell, Alex, immer wieder Sonntag. Serben und Felgen gewaschen. Und was ich sonst mach? Kiloweise Hazy verpacken. Wir leben nonstop. Schon immer mit dem Scheitern im Nacken. Der Polizei Sirenen und wieder ist mein Handy am Knacken. Immer wieder Sonntag. Werden unsere Felgen gewaschen. Und was ich sonst mach? Kiloweise Hazy verpacken. Wir leben nonstop. Schon immer mit dem Scheitern im Nacken. Hör Polizei Sirenen und wieder ist mein Handy am Knacken. Okay. Es qualmt aus dem Schiebedach, denn ich geh meiner Liebe nach. Sie riechen das Amnesia, denn ich genieße jeden Tag, als wär's mein letzter. Ich wickel das Geschäft ab. 15 Kilo Ananas Express auf einer Grenzfahrt. Wer ist Gangster? Wer Magnete? Stempel auf die Pakete. Hier rein, da raus, was du redest. AMGs sind mein Fetisch. Es geht klack, klack, wie bei Tetris. Wenn ich abpack von dem Käse, einmal paff, paff von dem Besen. Du hebst ab, ab wie Rakete. Ey, Sprite-Flasche vom Supermarkt. Goldene Rolli von Bucherat. Die Obsthändler sind Superstars, doch immer noch nicht auf dem Juice-Cover. Kontostand wie ein Fußballer. Gemüsedöner bei Mustafa. Vollgepumpt mit Glutamat. Ohrfeige den Busfahrer. Alex, fühl mich gerade so wie Kimbo Slice. Sie wünschen sich, dass ich ihnen das T-Shirt unterschreibe. Doch ich bin hungrig, gib mir Fleisch. Bis ich tot bin, bleib ich frei. Das ist Umstand Nummer 2. Immer wieder Sonntag. Werden unsere Felgen gewaschen. Und was ich sonst mach? Kiloweise Hazy verpacken. Wir leben nonstop. Schon immer mit dem Scheitern im Nacken. Hör Polizei, sie reden und wieder ist mein Handy am Knacken. Immer wieder Sonntag. Werden unsere Felgen gewaschen. Und was ich sonst mach? Kiloweise Hazy verpacken. Wir leben nonstop. Schon immer mit dem Scheitern im Nacken. Hör Polizei, sie reden und wieder ist mein Handy am Knacken. Knack, knack.